1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wie angekündigt, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, das ist die Dienstagnacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050, Mail domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Erster Anrufer, ich freue mich auf ihn, das ist Thomas. Und Thomas ist 39. Hallo, Thomas. Ja, hallo Jürgen, hier ist, ich rufe dich an, weil ich eine Frage hätte und vergiss mir Selbstbefriedigung. Ja. Und ich würde gerne damit aufhören, wenn es geht. Was ich da machen kann. Moment, es geht um Selbstbefriedigung? Ja, weil ich mich immer selbst befriedigen muss, jedes Mal, also ständig, alle Stunde fast. Ah, jede Stunde? Mit 39? Ja. Das hat man vielleicht mit 14. Ja, aber bei mir ist das immer noch dasselbe Problem. Du befriedigst dich jede Stunde einmal? Ja. Wie lange schon? Seit ich 16 Jahre alt bin. Seitdem du 16 bist? Hm. Da muss doch alles wund und rot sein bei dir. Ja, das ist, das ist ganz normal an sich. Aber ich möchte jetzt gerne damit aufhören. Jetzt hätte ich mal eine Frage, was ich da machen kann und bist, wo ich ein Tipp hätte, wie man das wegbekommt. Ja. Bist du verheiratet? Nein. Hast du eine Beziehung? Habe ich mal eine gehabt, aber die ist leider verstorben, die Frau. Während dieser Beziehung, hast du das da auch? Nee, da habe ich das nicht gebraucht, an was ich mache. Wie oft hattest du da mit deiner Freundin Sex? So oft nicht. Also wir haben das am Wochenende nur können machen, weil da haben wir beide frei gehabt. Nur am Wochenende? Oder hast du, und dann hast du in der Woche nicht einmal dran gedacht, nein. Nicht dran gedacht? Und seitdem du wieder alleine bist, ist es so? Ja, ist das wieder so. Problem. Was hast du schon unternommen, dagegen vorzugehen? Ja, ich war bei einem Psychologen schon gewesen, habe dann auch mit ihm mal so Therapie mal gemacht und hat er ja gemeint, ja, das ist alles okay, das ist ja menschlich. Also. Ja, das ist ja nur Quatsch. Ja, und das ist irgendwie, ist das krank. Das ist nicht menschlich, wenn man, oder normal, sagen wir mal, wenn man das jede Stunde, ist es ein bisschen übertrieben? Stimmt das wirklich? Ja, jede, das stimmt. Das jede stimmt. Stunde? Also gut, jede Stunde jetzt nicht, aber so oft wie es geht halt. Was machst du vom Beruf? Ich bin Maurer vom Beruf. Wie machst du das während der Arbeitszeit? Ja, wenn es möglich ist, auf die Toilette vielleicht gehen oder so. In irgendeinem ollen Dixi-Klo oder wie? Nö, das ist, ja, wenn man so Baustellen hat, wo man jetzt auf die Toilette normal gehen kann. Ach so. Dann vielleicht, aber nur dann, wenn es geht. Haben das die anderen Jungs schon mal mitgekriegt? Nee, noch nie. Dann wärst du natürlich die Lachnummer. Das stimmt, ja. Wie lange bist du jetzt solo? Das ist schon lange her. Sie ist seit 17 Jahren jetzt tot, die Freundin. 17 Jahre schon? Ja. Und hattest du denn zwischendurch mal Beziehungen? Nee, gar nichts. Gar nichts? Es ist nicht mehr gegangen. Seit sie weg ist, geht das zu mir. Wie war denn das, bevor du diese Frau hattest? Ja, ist das ab und zu passiert. Und nachdem, wo sie dann weg war, ist das halt immer etwas schlimm. Also kann man sagen, es hängt mit dem Tod der Frau zusammen? Ja, genau. Sie ist dann sehr jung gestorben, deine Freundin? Ja, sie war 22 Jahre alt, glaube ich. Was ist denn damals passiert? Sie ist Krebs hat sie gehabt. Und wie lange wart ihr zusammen gewesen? Ja, war, glaube ich, Moment, selbst ausrechnen. Ich glaube, 17 Jahre zusammen oder so. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wenn du 17 Jahre solo bist, kannst du nicht 17 Jahre mit ihr zusammen gewesen sein. Ja, irgendwie 10 Jahre, ich weiß nicht genau, wie lang es her ist. Ja, bist ein bisschen aufgeregt, da kommen wir mit den Zahlen schon mal durcheinander. Ja, verstehe. Aber das ist ja interessant. Das heißt, das hat irgendwas zu tun mit dem Tod oder dem Schock, dass du diese Frau verloren hast damals. Wenn du vorher relativ normal dich verhalten hast. Und das war ganz normal gewesen. Und danach dich jetzt so extrem verhältst und dich danach so viele Jahre nicht auf eine Beziehung hast einlassen können. Nee, das ist nämlich gegangen. Das war wie Sperre mit. Ist irgendwie so Kurzschluss in mir drin. Das geht nicht. Geht nicht mehr. Ich kann da nichts so dagegen tun. Also ich habe es da schon probiert, aber es funktioniert nicht. Ja, du hast keine Beziehung gehabt jetzt so viele Jahre. Mhm. Also diese Zahl stimmt, dass du 17 Jahre jetzt solo bist. Ja, das stimmt, ja. Okay. Gab es denn dann wenigstens ab und zu mal Sex mit einer Frau? Nee. Gar nichts? Gar nichts. Nur diese wahnsinnige Onaniererei? Ja, nur das blöde... Wenn man so viel onaniert, da hat man doch eigentlich gar keine Fantasie mehr, an was man denken soll. Nee, an was denkst du? Ja, keine Ahnung. Ja, du musst doch wissen, was du denkst. Ja, also was ich jetzt was ich dabei denke, das ist eine Frau oder so. Ja, genau, ja. Weil du musst dich ja jedes Mal in eine Erregung bringen. Ja, das stimmt. Du musst immer an etwas Schönes denken oder an eine Frau, ja, aber manchmal klingt mir das Anime so. Bist du denn dann wirklich, ich sag's jetzt mal vulgär, bist du dann auch jedes Mal immer geil? Nee, aber das ist nicht. Das habe ich mir fast schon gedacht, dass das eher eine Zwangshandlung ist. Das ist so, das kommt plötzlich und dann muss es ausgeführt. Hast du denn Schwierigkeiten, eine Erektion zu bekommen? Aber das ist nicht. Bitte? Nein. Weißt du nicht so. Das geht immer irgendwie. Das geht, ja. Dauert immer etwas länger, aber... Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Sexualität zu tun hat. Nee, ich denke alles. Es hat irgendwas zu tun mit der Vergangenheit, mit dem Tod deiner Freundin. Mhm. Ja. Und du warst bei dem unkompetentesten Psychologen, den man sich nur vorstellen kann. Wenn der gesagt... Ist alles normal, das macht ein Mann halt so, ich mach das auch so, das nutzt mir nichts, ich möchte damit aufhören können. Ich möchte nicht gerne bei einem Psychologen sitzen, der jede Stunde onaniert, nachdem er einen Patienten... Und ich möchte jetzt gerne damit aufhören, sondern habe ich erst schon alles probiert, aber alleine schaffe ich es dann nicht. Ich verstehe, das musst du auch machen, du musst damit aufhören. Hm? Und ich halte das für sehr pathologisch, also für sehr krankhaft. Hm? Ich glaube nicht, dass es mit Sexualität was zu tun hat, sondern mit einer schweren seelischen Störung, die vielleicht verursacht ist durch den Tod deiner Freundin damals. Ja. Das heißt, ich rate und empfehle dir dringend einen neuen Anlauf in Sachen Psychotherapie. Ja. Nähere Beratung gleich mit meiner Psychologin. Im Anschluss an unser Gespräch aber noch eine Frage an dich. Ja. Hast du nicht Sehnsucht nach einer Beziehung? Ja, schon, aber es funktioniert nicht. Wie fühlst du dich denn so in deinem Leben? Ja, sehr einsam normalerweise. Also nachts auf jeden Fall. Ich bin nicht allein oder so. Also einsam und abends und so. Wie verbringst du nur deine freien Tage oder Feiertage? Ja gut, normalerweise gehe ich zu meinen Freunden hin oder so. Also es gibt schon einen Freundeskreis, gibt es? Ja, aber wenn ich dann halt allein abends zu Hause bin, da ist immer so irgendwie so Störungen mit drin. Da kommt die Einsamkeit hoch und dann wird das halt dann gemacht. Wie kommt's denn, dass du, oder erklär's mir nochmal, du hast es gerade so ansatzweise erklärt, dass du nicht zumindest mal irgendwann versucht hast, mal so einen One-Night-Stand, irgendwie so eine Sexgeschichte mal zu machen. Hat jetzt geklappt. Es kommt direkt irgendwie so Angstgefühl hoch und da geht's nicht. Angstgefühl? Ja, das ist das Problem, weil irgendwie dann das Problem da ist, jetzt fange ich wieder was Neues an. Und dann ist irgendwann die A wieder weg oder so. Dann was? Ist was? Dann ist die vielleicht A wieder nicht mehr da, oder? Also, dass dir die Frau auch wegsterben würde. Ja, genau, oder? Dass dann weggeht, dann bist du wieder allein. Das ist vielleicht das Problem. Verstehe. So, also da muss jetzt ein Fachmann ran. Zunächst gibt es eine fachfrauliche Beratung von meiner Psychologin, der Sabine Thomas. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich wieder. Ja, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ebenfalls. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, Daniel 38. Guten Morgen, Daniel. Hi, morgen, Domian, grüß dich. Daniel, um was geht's bei dir? Ich hatte eine Promi-Psychose. Eine was? Eine Prominenten-Psychose, eine Promi-Psychose. Was ist das? Und zwar, eine Psychose ist ja, wenn man in einer anderen Welt lebt, ne? Schwere seelische Störung. Ja, genau. Psychische Erkrankung, schwere psychische Erkrankung. Ja. Und ich bin durch Musik, dachte ich, dass ich berühmt gemacht werde. Durch welche Musik? Das war deutsche Hip-Hop-Musik gewesen. Wer? Dort, ich kenne nur Samy Deluxe vom Namen her, der da mit drin war. Und ich kann mich natürlich an Musikstücke dran erinnern, was sie gesungen haben dort, ne? Und zwar, da haben sie gesungen, entschuldige jetzt immer den Ausdruck, aber so war die Musik, ne? Mhm. Und dann haben sie gesungen, rein Milliardär beherrscht die Hip-Hop-Szene wie Neptun das Meer. Wir machen dich jetzt berühmt, du kleiner Wichser, haben sie ja auf der Kassette gesungen. Und dann haben sie gesungen, was ist, wenn ich Lederjacken trage und Charisma habe? Ja. Und ich und meine Frau baden in Bacardi. Ja. Und dann versteckte Kameras in den Wänden, an wem soll ich mich wenden? Und auf jeden Fall, ich bin ein Bacardi-Trinker früher immer gewesen, also jetzt zum Glück nicht Alkoholiker. Also das war gerade ein Text aus dem Song. Auch, ja, auch mit den versteckten, auch mit den versteckten Kameras. Und ja, da hast du dich angesprochen gefühlt und hast gedacht, dass du gemeint bist damit? Genau. Und das habe ich gedacht, ne? Und ich dachte, jetzt laufe ich durchs Fernsehen. Ich dachte, irgendein Milliardär hat mein Leben ausspioniert, ist für den Hip-Hop angegangen und hat gesagt, mach mal Musik über den. Und ich dachte, ich laufe das Fernsehen durch. Und dann, ich habe natürlich einen totalen Nervenzusammenbruch gekriegt. Ne? Also, ja, aber wenn man glaubt, also du hast dann geglaubt, dass du prominent bist. Genau, dass sie mich jetzt so berühmt machen. Dass sie dich berühmt machen, aber dann musst du doch spätestens auf der Straße gemerkt haben, dass sich kein Mensch anguckt. Nee, das war zum Beispiel, die haben, sagen wir mal, ich bin erstmal rumgelaufen. Also ich muss sagen, es hört sich so unglaublich an, aber ich habe einen Nervenzusammenbruch gemacht. Ich habe 6 Monate, ich habe Tag für Tag geheult. Ich kam in diesem Leben, in dieser ganzen Welt, ich kam überhaupt nicht klar. Weil es war für mich gewesen, wenn ich an mein Leben gedacht habe, dass ich jetzt prominent bin und mein Privatleben ist ja als Prominenter eigentlich ziemlich im Keller, ne? Mhm. Und für mich war mein Leben ist kaputt und ich habe geheult und geheult und geheult. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Aber dennoch, wurdest du denn nicht stutzig, wenn du mal rausgegangen bist? Du bist doch mal rausgegangen. Naja, es war zum Beispiel so, dass ich habe angefangen zu träumen. Abends, wenn ich schlafe. Mhm. Und ich darf nicht zum Fernsehen gucken, das irritiert ein bisschen. Ja, das guck nicht, das irritiert völlig. Und ich habe Sachen geträumt. Aber in der Psychose dachte ich, die Sachen, die ich geträumt habe, dass ich sie erlebt habe. Mhm. Weißt du? Aber trotzdem nochmal die Frage. Wir reden jetzt von einer Erkrankung, nicht von irgendeiner Spinnerei, sondern von wirklich einer Erkrankung, die ziemlich absurd ist. So habe ich eine Psychose noch nie erzählt bekommen oder davon noch nie gehört. Ja. Bist du denn schon mal auf die Straße gegangen in der Zeit? Ja klar, ich bin draußen rumgelaufen. So, aber dann muss dir doch, auch in der Psychose muss dir doch aufgefallen sein, dass dich gar keiner anguckt. Ja, es war so gewesen, dass, sagen wir mal, wenn ich jemand mit Kameras gesehen habe, ne? Dann war für mich, oh, jetzt wollen sie Foto machen. Ach so. Weil in der Musik haben sie gesungen, wir sind verschwiegen wie die Vase der Triade der 7. Dynastie. Mhm. Ne? Und dass das alles heimlich passiert. Das ist ja abgefahren. Wie lange dauerte denn diese Psychose? Wie lange hielt das an? 5,5 Jahre. 5,5 Jahre? Das sage ich dir. Aber hast du denn in dieser Zeit niemand mit einem Vertrauten über deine Prominenz in Anführungszeichen gesprochen? Also ich muss sagen, ich habe immer am Anfang, mir war das natürlich alles total unangenehm. Und ich habe natürlich bei meiner Mutter mal was gesagt und meine Mutter hat mich dann angeguckt und sie wusste gar nicht, wie sie darauf antworten sollte. So, ne? Also meine Mutter war so ziemlich durcheinander. Da also du hast deiner Mutter gesagt, ich bin sehr prominent mittlerweile. Und hat die Mutter gedacht, jetzt hat er nicht mehr Alters. Nee, so habe ich eigentlich, muss ich sagen, mit meiner Mutter da nicht so drüber gesprochen. Und naja, ich habe natürlich auch ans Geld gedacht, überall, was mit der ganzen Prominenz zu tun hat, ne? Und dann habe ich zum Beispiel zu meiner Mutter gesagt, naja, bald kommt das dicke Geld und so. Und meine Mutter denkt, oh, was erzählt er denn hier und so, ne? Und aber wie hast du dir zum Beispiel erklärt? Also meistens, gerade wenn man Sänger ist oder irgendwas, haben diese sehr prominenten Menschen auch sehr viel Geld. Wie hast du dir das dann zurechtgelegt, dass du noch kein Geld hattest? Na, es war so gewesen, dass ich habe mir zum Beispiel diesen Kim Schmidt, kennst du den? Ja, klar. Und den hatte ich mir als Chef in meiner Psychose ausgesucht von diesem ganzen Projekt damals. Mhm. Weil ich dachte, dass das über das Internet kam und dann kam er irgendwie so rein und dann dachte ich, er hat das jetzt hier alles geklärt, dass das hier abläuft. Und dann dachte ich, weil das alles praktisch ohne meine Erlaubnis passiert, und ich dachte, dass der Staat das erlaubt hat. Mhm. Und ich dachte, wenn ich zum Arzt gehe, bezahle ich Steuern. Also wenn ich zum Arzt laufe, dann heißt es, jetzt kommen die Steuern ran. Und Steuern? Wo verstehe ich nicht. Du gehst zum Arzt, dann kommen die Steuern? Verstehe ich nicht. Ja, ich wurde ja praktisch für mich berühmt gemacht, ohne mich nach meiner Erlaubnis zu fragen. Mhm. Und sowas ist ja verboten. Darf man ja nicht. Man kann nicht einfach nehmen und sagen, komm, ich mach dich jetzt berühmt. Mhm. Und ich dachte, dass der Staat, weil das ja ein einmaliges Projekt wäre, was noch nie auf der Welt irgendwie passiert ist, auf diese Art und Weise. Mhm. Und ich dachte, dass der Staat sein Okay dazu gegeben hat, weil es natürlich ein Riesengeldprojekt wäre. Wahnsinn, das ist ja gigantisch. Aber erklär mir das mit den Steuern nochmal. Was hat der Arzt mit den Steuern zu tun? Dass der Staat praktisch das Rechtssystem sich gegen das eigene Recht gestellt hat und hat gesagt, okay, ihr macht den jetzt einfach berühmt. Und da wir der Staat gesagt haben, die Erlaubnis dafür gegeben haben, obwohl es rechtlich verboten ist, dass es heißt, irgendwann kommt dieser junge Mann zum Arzt und ab da an werden Steuern bezahlt dafür, für dieses Geld. Also das ist ja völlig verwurstelt und verdreht. So viele Jahre ging es. Ja, 5,5 Jahre war ich da, ne? 5,5 Jahre. Hast du irgendwelche ungewöhnlichen Sachen gemacht während dieser Zeit, weil du einfach gedacht hast, ich bin berühmt und dann darf man sowas machen? Ja, also ich habe angefangen zu klauen. Du hast zu klauen, aber Prominente klauen doch nicht. Nee, es war ja für mich, dass ich durchs Fernsehen laufe und es war für mich, es ist ja die Firma, ich darf das jetzt einfach nicht. Ach so. Ja gut, aber da kamst du doch in Kontakt mit der Polizei. Ja, aber für mich war das war Fanbesuch. Also wenn die Polizei kam und mich angehalten hat, dann dachte ich, naja, der Kim Schmidt hat die jetzt geschickt. Das ist ja völlig schräg. Ja, gut, ja. Aber dann hast du hast doch den Polizisten gesagt, ich darf das, ich bin Teil des Projektes und ich bin prominent. Hast du denen das so gesagt? Ja, ich habe dann natürlich auch ab und zu, weil sie kamen dann ziemlich oft und haben mich erwischt und dann irgendwann ist mir das natürlich ganz schön auf den Keks gegangen. Ja. Und dann habe ich gesagt, da jetzt reizt sie ja. Ich habe gesagt, hier den Chef, der soll jetzt mir mal hier eine freie Bahn lassen. Da habe ich gesagt, also bescheuert jetzt so und so, ne? Wahnsinn. Habe ich dann zu der Polizei immer gesagt, ne? So, 5 Jahre. Wie und durch was ist es dann aufgeflogen oder wie hat es sich aufgelöst, dass dir klar war, das ist eine Erkrankung? Ich habe irgendwann nicht mal dran geglaubt, dass die Welt mich so sitzen lässt. Mhm. Ja, und dann ist für mich eine riesen Seifenblase geplatzt. Du hast nicht mehr dran geglaubt, dass die Welt dich so sitzen lässt. Was heißt das? Na, ich habe zum Beispiel angefangen zu klauen und irgendwann bin ich dafür auch ins Gefängnis gegangen. Ach so, du musstest, da war dann Schluss mit lustig und Prominenz und so und du hast dich von der Welt allein gelassen gefühlt. Genau. Also aber ich war prominent, also wo ich zum Beispiel ins Gefängnis kam, dann dachte ich, dass es eine Vorbildaktion ist für die Jugend. So, jetzt aber die Frage, wann kam der erste Kontakt zu einem Arzt zustande? Und wie? Im Gefängnis. Den habe ich dann selber aufgesucht. Weil ich habe, irgendwann war für mich die Vorbildaktion vorbei. Ja. Und ich habe Anwälten geschrieben. Ich habe zum Justizministerium geschrieben, zum Bundesgerichtshof habe ich geschrieben, bis zum Europäischen Gerichtshof war ich gewesen. Hat denn dieser Arzt im Krankenhaus das gleich kapiert, dass du psychotisch erkrankt bist? Ja. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du das begriffen hast, ich bin krank? Das hat da noch 3 Jahre circa so gedauert. 3 Jahre noch? Warst du in einer psychiatrischen Klinik? Ja, weiß auch. Wie fühlst du dich heute? Heute, also ich muss sagen, ich fühle mich gut, aber ich versuche jetzt jemanden zu finden, der das Ganze verfilmen möchte. Ist natürlich eine irre Story. Ist natürlich, könnte man einen spektakulären Hollywood-Film rausdrehen. Naja, bin ich ja schon seit Februar 2002 bei der ganzen. Ich habe natürlich schon sehr, sehr viel unternommen, um diese Geschichte öffentlich zu machen. Und ich habe zum Beispiel, sagen wir mal, es gibt auch viele Traumforscher und Leute, die sich mit Träumen befassen. Und durch diese Psychose und diese, es ist ja durch Musik hat es begonnen und ich habe mich ja irgendwann, ich habe mich ja nach den Medien gerichtet. Ja, der Auslöser war Musik zur Psychose? Ja. Ja. Nimmst du heute noch Medikamente ein? Nein. Nein? Nein, mache ich nicht. Soweit ich weiß, sollte man das nach einer psychotischen Erkrankung immer machen. Ja, das war. Aber das ist nicht mein Bier, das sagen die Ärzte auch, ne? Ja, sagen die Ärzte auch. Daniel, irre Geschichte. Ich wünsche dir viel Glück, dass du irgendjemanden findest, der das vielleicht für dich aufschreibt oder irgendwie daraus was machen kann. Genug Stoff ist es wirklich, das gebe ich zu. Ja, ich sage mal, du weißt, ich meine, klar, wenn eine Zeit drückt, aber ich sage mal, du kennst jetzt vielleicht so ein bisschen. Ein, ist mir klar. Ein Zehntel oder so, weißt ist du, mir klar, aber ich hab's schon, Geschichte, weißt du? Ich hab's schon grob kapiert. Und Daniel, aber nochmal ein Tipp zum Schluss. Nimm den Rat der Ärzte ernst, dass du weiter deine Medikamente nimmst. Ansonsten wünsche ich dir viel Glück und alles Gute, dass du jemanden findest. Ja, und dass du fit und gesund bleibst. Ist vielleicht jemand vom WDR da, der da zuhört, der sagt, naja, vielleicht kann man da mal mehr reinschauen in die Geschichte. Daniel, wir sind ja keine Pinnwand für solche Sachen. Gar nicht. Ich bin da jetzt mittlerweile ganz streng, sonst ist jedes Gespräch irgendein Anliegen. Vielleicht kann man mal sagen, weißt du was, oder einfach mal da rein. Bitte das einfach zu verstehen. Lieber Daniel, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Tschüss. Ich euch auch. Ciao. Und sonst allen da alles fit. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema Blut. Und auch morgen kann es sein, dass wir wieder ein bisschen später anfangen. Ich hatte euch das gestern ja schon erklärt. Das gibt ja programmtechnische Gründe, weswegen wir ein bisschen später anfangen diese Woche. Immer ein paar Minuten. Aber wir fangen morgen an und wir haben morgen ein Thema und das Thema heißt Blut. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, für die Blut etwas Besonderes ist, so die eine besondere Beziehung zu Blut haben, bedingt vielleicht durch eine Krankheit, bedingt durch einen Unfall, bedingt durch eine Verletzung oder vielleicht auch bedingt durch eine sexuelle Neigung. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die sagen, dass Blutsverwandtschaft für sie etwas ganz Wichtiges ist und dass eine Blutsverwandtschaft oder eine Blutsverbindung über alles, über allem steht. Mailt uns, domian@wdr.de. Bin sehr gespannt morgen auf diese Geschichten oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen geschaltet ab 0 Uhr und kostenfrei für euch und ihr könnt natürlich auch während der Sendung dann anrufen. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht und ich begrüße sehr herzlich den Carsten. Carsten ist 47. Hallo Carsten. Ja, einen schönen guten Morgen, Domian. Hallo Carsten. Was ist mal an euer Team meine besten Wünsche. Dankeschön. Und es ist toll, was du dort machst. Vielen Dank, sehr freundlich. Du bist so außer Atem, wie kommt das? Ja, ich krieg schlecht Luft. Ah. Ich bekomme schlecht Luft. Ich bin Rentner, ja. Frührentner, befristet allerdings nur. Und und was für eine Erkrankung hast du? Ich habe eine schwere Herzinsuffizienz. Ja. Heißt, dass mein Herz pumpt noch zu 25-30%. Und wie gesagt, ich bin, wie soll ich sagen, immer außer Atem. Das heißt, sobald ich mich bewege, ist eigentlich der Atemnot schon da. Ich bin natürlich in ärztlicher Behandlung gewesen. Mhm. Vor 2 Jahren das letzte Mal. Ich gehe nicht mehr zu Ärzten, weil Du gehst nicht mehr zu Ärzten? Nein. Also diese Erkrankung ist auch der Grund deines Anrufes? Unter anderem auch, ja. Unter anderem auch. Warum? Ich warte hier zu Hause auf den Tod. Du wartest zu Hause auf den Tod? Ja. Weil, wie gesagt, ich fühle mich nicht mehr wert unter dieser Gesellschaft. Wie meinst du das? Du fühlst dich nicht mehr wert für diese Gesellschaft? Ich kann mich schlecht ausdrücken. So, dann frage ich einfach ein bisschen, oder kannst du ja kurz antworten, dann fällt es dir leichter. Wie lange bist du jetzt nicht mehr bei einem Arzt gewesen? einem Jahr bin ich nicht mehr beim Arzt gewesen. Könnte man dir denn ärztlich helfen, wenn du weiter... Man hatte mir angeboten, einen Herzschrittmacher mit mir einzusetzen und einen Defibrillator, weil das Herz jederzeit die Möglichkeit hat, natürlich aufzuhören zu schlagen. Ich habe gefragt, ob die kardiologische Luftnot dadurch gebessert wird oder ausgeschaltet wird. Dem war nicht so. Ich habe drei unabhängig voneinander arbeitenden Kardiologen befragt. Die konnten mir das alle nicht bestätigen, dass durch den Einbau der eben benannten Geräte die Luftnot aufhört. Aber du würdest doch sicher stabiler, wenn die Geräte eingebaut würden. Nee. Der Herzschrittmacher ist ja nur dafür da, um das Herz, sag ich mal, in die Ruhelage zu versetzen, also gleichmäßig zu schlagen. Genau. Und der Defi, um das Herz, wenn es mal aufhört, wieder anzutreiben. Was ja schon eine große Wirkung wäre. Ja, für mich nicht, weil, wie gesagt, ich habe durch den Verlust meines Arbeitsplatzes alles verloren. Also sämtliche Freunde sind abgesprungen, wir wollen hier mit Kranken nichts zu tun haben. Seit wann hast du den Arbeitsplatz verloren? Vor 2 Jahren, ab 45. Ja, und was hast du gearbeitet? Ich war bei der Deutschen Bahnaufsicht. Ja. 30 Jahre lang. Und danach sind alle Freunde abgesprungen? Ja, so nach und nach. Sind sie immer weniger geworden. Hast du denn auch eine Beziehung? Nein. Ich bin seit 47 Jahren solo. Seit wie lange? Seit 47 Jahren solo? Ja. Du hattest noch nie eine Beziehung? Nein. Weder durch einen zum Mann noch zu einer Frau. Keinerlei Beziehung. Hast du darunter gelitten? Ja. Hast du denn viel gesucht früher? Nein. Warum nicht? Ich konnte es meinen Eltern nicht antun. Warum nicht? Eltern freuen sich doch, wenn da eine Freundin nach Hause... Ja, eben eine Freundin wohl. Achso, du bist schwul. Ja, sowas ähnliches. Ach so. So was ähnliches. Also wie gesagt, ich lag nie mit einem Mann oder mit einer Frau im Bett. Nie. Aber was, wenn ich sage, du bist schwul, wenn ich frage, du bist schwul und du sagst sowas ähnliches. Ja, natürlich. Ich bin schwul. Du bist schwul. Mhm. Weil ich liebe Männerkörper, Punkt. Mhm. Aber mir auch nicht. Und? Keine Beziehung möchte ich nicht haben. Hast du denn schon mal einen Männerkörper erlebt? Auf dem Bild schon. Auf dem Bild, aber noch nicht real? Nein. Noch nie. Das heißt, du hast noch nie Sex gehabt? Mag auch dadurch begründet sein, ich habe neben dieser Herzerkrankung noch eine andere Erkrankung, das nennt sich Kleinefelder-Syndrom, das ist eine Hormonstörung. Mhm. Das wurde mir mit 23 Jahren mitgeteilt durch einen Arzt bei der NVA, dass bis zum 17. Lebensjahr hätte man mir helfen können mit einer Not-OP, die ist natürlich nicht erfolgt. Und wie macht sich diese Erkrankung bemerkbar? Ja, mir fehlt das männliche Hormon, das Testosteron, das wird in meinem Boden nicht erzeugt. Das heißt, du bekommst gar keine Erektion? Doch schon, das ist nicht das Thema. Das Thema ist nur, sag ich mal, dass das Sperma halt leer ist. Da sind keine Abinformationen drin. Mhm. Also das heißt, du könntest dann trotzdem Sexualität erleben? Ja, sicherlich. Und? Ja, habe ich früher auch sehr oft gehabt heute. Unterlasse ich das halt, weil, wie gesagt, jede Anstrengung meines Herzens würde ja zum sofortigen Exitus führen. Natürlich, eine Selbstbefriedigung ist auch eine Anstrengung für den Körper. Und Jetzt sitzt du da zu Hause, 47 Jahre alt, das ist ja noch kein Alter, und sagst, ich warte auf den Tod. Ja. Wer ist denn noch um dich herum? Ich habe noch einen Kumpel von der Bahn. Er ist ein bisschen älter wie ich und wir unterhalten uns fast jeden Tag und er versucht mich auch ein bisschen aus der Lethargie herauszuziehen. Leben deine Eltern noch? Meine Eltern sind noch da, ja. Aber wie gesagt, die sind beide auch krank und an die 70 Jahre alt. Ich möchte denen auch nicht zur Last fallen, ich meine mal. Ich habe mich im stolzen Alter von 30 Jahren ihnen gegenüber geoutet. Ach, das hast du doch gemacht dann? Ja, natürlich. Das haben sie mir ziemlich krumm genommen. Sehr krumm sogar. Aber nachdem du dich geoutet hattest, hattest du denn da keinen Mut, rauszugehen ins Leben und einen Mann anzusprechen? Nein, hatte ich nicht. Wie erklärt man das? Zurückhaltung, Angst. Ich hatte keine Angst, mit Menschen umzugehen, absolut nicht. Also, wie gesagt, ich habe Ja, und die Eltern, sagst du, haben das dir sehr übel genommen? Dass du ja, wie gesagt, mein Stiefvater hat es mir sehr übel genommen. Nehmen sie es dir bis heute übel? Zu meinem Stiefvater hatte ich eigentlich ein gutes Verhältnis. Leider. Ich habe zwar mal die Nähe gesucht, aber wie gesagt, nie gefunden. Und deine Mutter? Ja, gut, aber sie schweigen sich heute darüber aus. Ja. Das Thema wird nicht mehr berührt und ich unterlasse es auch. Carsten, ich bin ganz berührt von dem, was du sagst. Das tut mir auch leid, aber. Nein, das muss dir nicht nennen. Psychologische Behandlung. Der Psychologe hat sich mir gegenüber schlecht benommen, indem ich beim Landesamt auf einen höheren GDB versucht habe, den zu erhöhen. Ich bin ja nun schon bei 80% angelangt. Es geht um Geldzahlung. Nö, es geht darum, ich mache keine Steuererklärung, ich mache ja nichts. Ich dümpel hier so vor mich hin und. Nee, wieso war der unfreundlich zu dir, der Psychologe? Der Psychologe sollte eigentlich einen Befund abgeben, was er abgegeben hat, war ein Statement. Und zwar an das Landesamt für Versorgung, in dem er alles das reingeschrieben hat, was ich ihm vorher erzählt habe. Und wie gesagt, mein Vertrauen in Psychologen ist eigentlich weg. Das gibt's gar nicht mehr. Das ist für meinen Belange zwar ein bisschen schwierig, weil. Du hast gerade gesagt, GDB gesagt, also das heißt Grad der Behinderung. Ne? Richtig. Okay, das lassen wir jetzt mal raus. Dieser Psychologe war ja auch kein Psychologe, der therapiert oder der heilt. Psychotherapeut war das, ja, sicher. Ja gut, aber du warst ja nicht in einer psychotherapeutischen Behandlung bei dem. Doch, war halt. Wie lange? Knapp ein Jahr. Ach so, aber du hast kein Vertrauen zu dem gefunden. Na, jetzt nicht mehr, ne. Verstehe. Carsten, ja, was ich gerade sagen wollte, ist, dass mich das so berührt, was du erzählst. Du bist ein Typ von 47 Jahren. Du bist offensichtlich schwer herzkrank. Aber ich vermute mal, nicht so herzkrank, dass man unbedingt daran sterben müsste, wenn man jetzt alles in Bewegung setzen würde. Das Schlimme scheint mir zu sein, dass du dich so aufgegeben hast. Das ist mir eigentlich schon länger im Bewusstsein. Mit der Selbstaufgabe. Weil wie gesagt, ich, seitdem ich weiß, dass ich mich der anderen Seite zugezogen fühle, war es eigentlich schon vorbei. Weil es ging eigentlich schon los, wo ich. Mensch, pass mal auf. Wir leben nicht mehr in den 50er Jahren. Wir leben in einer freien, sehr freien Welt, wo man in einem sehr freien Land, wo jeder seine Sexualität leben kann. Und sich deshalb aufzugeben, weil das vielleicht mal früher nicht so ganz gesellschaftskonform war, das darf man nicht. So darf man sein Leben nicht wegschmeißen. Ja, ein Leben, weiß ich nicht. Ja, aber ich glaube ja, dass du es schwer hattest in deinem Leben. Ich will auch gar nicht. Ich wollte nicht sagen, dass ich schwer hatte. Ich hatte ein sehr schönes Leben. Ich hatte ein sehr schönes Leben bei der Bahn. Ich habe eine sehr schöne Jugend gehabt, sag ich mal. Okay. Du hast ein schönes Leben gehabt bei der Bahn, du hast einen schönen Jugend gehabt. Du hast ein bisschen arbeitslos geworden. Das ist schlimm. Das ist sehr schlimm für mich. Ja, das ist sehr schlimm, aber deshalb schmeißt man sein Leben nicht weg. Es gibt Millionen von Menschen, die arbeitslos sind und die das auch schaffen. Ja. Du hast eine schwere Herzerkrankung, die nehme ich sehr ernst. Aber ich bin hundertprozentig sicher, dass man da schon noch was tun kann. Und ich finde es sehr fahrlässig, wenn du seit einem Jahr überhaupt nicht mehr zum Arzt gehst. Weißt du, was du machen müsstest? Du musst erneut in eine gute Kardiologie und du musst parallel dazu in eine gute Psychotherapie. Und dann musst du ein Lebensziel für dich formulieren, nämlich, dass du dich mal endlich fallen lässt und keine Rücksicht nimmst auf andere Leute und dich auch mal verliebst. Was meinst du, was das Leben auch für dich, was meinst du, was das Leben auch für dich noch Schönes zu bieten hat? So finster ist es nicht. Nein, das ist völlig okay. Ich meine, das ist ja dein Leben und damit beschäftigst du dich auch so viel. Es ist so traurig, wenn man sein Leben, das ist so wertvoll, dass man das Leben geschenkt bekommen hat. Ich meine es gar nicht religiös, ich sag's so ganz einfach, wie ich es meine. Ja, ich verstehe schon. Und das darf man nicht einfach so wegwerfen, bevor man nicht alles ausprobiert hat. Und ich habe irgendwie obwohl wir uns nur 10 Minuten unterhalten, das Gefühl, dass du das noch nicht ausgereizt und ausgeschöpft hast. Dass du zu früh aufgegeben hast und dass du auch zu viel Rücksicht genommen hast auf andere Menschen. Das war mir halt wieder, sag ich mal, meine Eltern bis zum Schluss zu haben. haben. Ja. Und nicht, sag ich mal, alleine dazustehen. Ja, aber jetzt stehst du gerade alleine da und bist kurz davor zu sterben. Und das ist ganz schlimm und das müsste nicht sein. Und deshalb finde ich, dass du hast ja, ich meine, wir unterhalten uns ja jetzt, sonst hättest du ja gar nicht angerufen. Wenn du, nein, dir war ja klar, dass ich nicht zu dir sage, ach super, dann stirb mal bald. Ja. Das war ja klar, dass ich das nicht sage. Ja, deswegen habe ich auch angerufen. Ja. Deswegen, ich glaube ja noch, dass da Funken in dir noch sind, die auch leben wollen und die auch Spaß haben. Ja, siehst du. Und diese Funken muss man entzünden. Und das schaffst du auch, Mensch. Mein Lieber, jetzt will ich dich nicht weiter aufregen. Ich mag ja, du atmest so schnell. Wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Dann kriegst du in Sachen Psychotherapie eine gute Beratung. Und dann bitte, bitte, bitte aktiviere den Kontakt zu deiner Kardiologie, wo immer du auch warst, in welcher Stadt. Ja. Lebst du in einer großen Stadt? Ja, in Potsdam. In Potsdam, ja. Da bist du ja nun kardiologisch in Berlin, Potsdam optimal versorgt. Ich würde mich total freuen, wenn wir beide in einem Jahr nochmal reden würden. Und wenn du mir erzählst, ich hab das Ruder rumgerissen. Du schaffst das, Mensch. So, jetzt erlöse ich dich, Carsten. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Du brauchst dich nicht aufregen, wenn die Sabine dich anruft. Das ist ganz locker alles. Okay. Ja? Ich bedanke mich recht herzlich. Von Herzen viel Glück und viel Kraft und alles Gute. Und euch auch so. Ich bedanke mich. Dankeschön. Tschüss. Janine ist hier. 22. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Janine, das stimmt, ne? Genau. Weswegen rufst du an? Ich habe vor 2 Jahren abgetrieben. Du hast vor 2? Kannst du den Hörer irgendwie anders halten? Das klingt so... Ja. Ist es jetzt besser? Ich hoffe ein bisschen, ja. Du hast vor 2 Jahren abgetrieben, sagst du? Genau. Und ich bereue es mittlerweile. Bitte? Ich bereue es schon. Du bereust es. Erzähl mal damals, wie ist es dazu gekommen, zu der Abtreibung? Ich habe die Ausbildung angefangen, also dieselbe, die ich jetzt auch mache. Ich habe die jetzt unterbrochen, weil ich danach einfach nicht mehr konnte. Was ist das für eine Ausbildung? Ich mache die Ausbildung zur Restaurantfachfrau. Restaurantfachfrau? Genau. Ja. Und ich war da 2 Monate in meinem alten Betrieb und war zu Hause, weil ich eine Magen-Darm-Grippe hatte. Und dann habe ich aber auch diese Brustschmerzen festgestellt, die in dem 3. Monat auch anfangen. Und daraufhin bin ich zum Arzt und hatte auch gesagt, dass ich überfällig war. Wobei ich mir nie Gedanken gemacht habe, weil ich gelernt habe, dass durch Stress und Depression und Ärger sich eben alles verschieben kann, dass es auch ausbleiben kann. Und da warst du in einer Beziehung? Genau. Aber schon mit Depressionen und sowas? Nein, ich habe relativ viel Streitigkeiten mit meinen Eltern gehabt, auch mit meiner Mutter. Und dann durch den Stress auf der Arbeit. Es ist nur mal wirklich ein stressiger Beruf. Ja, aber dann kam heraus, dass du schwanger bist. Genau, ich habe es in der 9. Woche erfahren. Ich bin danach dann auf die Arbeit, habe meine Mutter noch angerufen, weil sie wollte wissen, was rauskommt. Und hatte ihr das gesagt. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, ich soll mich beeilen. Ich hätte nicht mehr so viel Zeit. Wer hat das gesagt? Meine Mutter. Du sollst dich beeilen, du hättest nicht mehr so viel Zeit, weil für sie klar war, du sollst sofort abtreiben. Genau. Was hat denn der Erzeuger des Kindes gesagt? Dem habe ich das gar nicht gesagt. Du hast das ihm gar nicht gesagt? Nein. Als ich mit ihm zusammengekommen bin, war es 1 Jahr später und er hatte gesagt, er möchte keine Kinder. Und also zumindest vorerst nicht. Wie meinst du, als du mit ihm zusammengekommen bist, das war 1 Jahr später? Wie verstehe ich nicht? Nein, ich bin mit ihm zusammengekommen und 1 Jahr später waren wir in der Stadt und ich mag Kinder. Und weil ich gesagt habe, ich finde Kinder so süß, sind wir darauf gekommen. Er sagte, er möchte momentan eben noch keine Kinder. Ja. Wie schnell ist denn dann die Abtreibung passiert? Du hast der Arzt hat es dir gesagt, deine Mutter hat gesagt, wir müssen jetzt schnell handeln. Wie schnell ist denn dann gehandelt worden? Also ich habe wirklich zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche gerade noch so rechtzeitig abgetrieben. Also da waren noch ungefähr 2-3 Wochen Zeit. Genau. Und in diesen 2 Wochen habe ich alle Termine gemacht. Ja. Und du kamst nie auf die Idee, in diesen 2 Wochen das deinem Freund zu sagen? Nein, ich habe... Weil du Angst hattest? Ich habe Angst gehabt. Mhm. Hast du zu der Zeit mit ihm zusammen gelebt? Gewohnt? Ja, ich hab mit ihm zusammen gewohnt, weil dadurch, dass ich diese Streitigkeit mit meinen Eltern hatte, bin ich bei meiner Mutter aufgezogen. Mhm. Und bin auch zu ihm gezogen. Wir waren auch 4,5 Jahre zusammen, wir waren auch glücklich. Mhm. Mit wem hast du denn damals außer mit deiner Mutter über dieses Problem gesprochen? Mit meiner besten Freundin. Und was hat die gesagt und dir geraten? Meine beste Freundin hat gesagt, ich bin kaltherzig. Du bist kaltherzig? Warum? Mhm. Weil? Weil ich abgetrieben habe. Bitte? Weil ich abgetrieben habe. Sie naja, aber du hast ja vorher mit ihr dich beraten. Hat sie also gegen die Abtreibung gesprochen? Mit ihr habe ich überhaupt nicht darüber geredet. Ich habe meine Mutter gehabt. Ja, das war aber nachdem ich das gemacht habe. Ja, ich meine, also vorher, vor der Abtreibung, hast du nur mit der Mutter gesprochen? Genau. Mhm. Aber du warst da an der Beratungsstelle? Da war ich auch, ja. Und wie war die Familie hat eben gesagt, durch meinen Beruf, wenn ich jemand, der vernünftig ist und nicht einfach ein Kind in die Welt setzt, also die haben auch gesagt, das ist vernünftig. Es ist vernünftig abzutreiben. Genau, die hatten gesagt, sie können mich verstehen und ich bin nicht irgendjemand, der sagt, ich möchte kein Kind. Mhm. Sondern es war ja wirklich so, ich habe die Ausbildung angefangen, meine Chefin wollte mich auch kündigen. Wie war denn das da? Hat denn deine Mutter, jetzt im Nachhinein so betrachtet, hat deine Mutter dich hauptsächlich dahin getrieben zu dieser Entscheidung? Nein, nicht nur, auch die Angst, meine Ausbildung zu verlieren. Alles, weil meine Familie hätte nicht hinter mir gestanden. Ich hatte Angst, dass ich meinen Ex, also es ist jetzt mein Ex, also meinen damaligen Vater von dem Kind verliere. Und so hast du das wahrscheinlich dann auch bei Pro Familia alles so erzählt. Und dann ist der Eindruck so entstanden bei denen. Genau, und die hatten gesagt, das klingt eigentlich ganz vernünftig. Als du denn abgetrieben hast, hast du es denn dann wenigstens deinem Freund erzählt? Ich habe es ihm erzählt, als ich bei ihm ausgezogen bin. Das war wie lange nach der Abtreibung? Ein halbes Jahr später. Aber da bist du ausgezogen, das heißt, da wart ihr schon getrennt. Ich habe mich von ihm getrennt, genau. Ich konnte nicht mehr und dann habe ich ihm das auch gesagt. Und wie hat er da reagiert? Er war nicht sauer. Er hat gesagt, es ist gut, dass ich ihm nicht gesagt habe, weil er hätte gesagt, ich soll es behalten. Er hätte sich auch drum gekümmert, das weiß ich. Also ich habe es nicht verstanden. Er war nicht sauer oder sauer? Nee, er war nicht sauer auf mich. Er war nicht sauer, dass du nicht mit ihm gesprochen hast? Nein, war er nicht. Aber wenn du es ihm gesagt hättest, hätte er gesagt, du sollst es behalten. Ja, genau. Oh, komische Rede. Da hätte er eigentlich sauer müssen, müsste eigentlich sauer sein, dass du nicht mit ihm gesprochen hast. Nein, war er nicht. Ich habe ihm erklärt, weil es war wirklich so. Wie gesagt, das erste Jahr kam er auf dieses Thema zu sprechen. Mhm. Naja, ich habe verstanden. Er sieht ja zu 80% nichts, wollte das erst testen lassen, ob das bei ihm wirklich vererbbar ist, also wie groß bzw. gering die Chancen sind, dass das Kind dann eben eventuell keine Brille braucht oder sogar erblindet. Er sieht zu 80% nichts. Ja, genau. Mhm. Also ohne seine Brille ist er wirklich... So, das liegt jetzt alles 2 Jahre zurück. Also zumindest die Abtreibung. Und heute hast du ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl. Genau, wollte ich eine Beziehung eingehen. Da war ich mit denen in der Stadt und es ist sehr schön. Ich habe auch einen kleinen Bruder. Ich mag auch weiterhin kleine Kinder. Mhm. Aber die erinnern mich immer daran, was ich gemacht habe. Mhm. Und ich werfe mir das natürlich vor. Mhm. Das heißt, das würdest du nicht wieder machen, sowas? Nein. Mhm. Hast du deine Ausbildung denn dann zu Ende machen können? Ich habe sie jetzt wieder angefangen. Ach so, das hast du gerade am Anfang ja auch erklärt, ja. Stimmt. Wie viel und wie oft denkst du daran? Jeden Tag. Und mit wem sprichst du darüber? Mit niemandem. Ich bin aus der Stadt weggezogen. wollte mich erholen, ich wollte für mich fallen. Dass du die Ausbildung unterbrochen hast, lag das daran, dass es dir seelisch so schlecht ging? Ja, weil ich habe abgetrieben und stand 4 Stunden später im Geschäft. Ich habe weiter gearbeitet, um mich abzulenken. Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist ja ein Schockzustand, in dem du da gearbeitet hast. Und dann ging gar nichts mehr nach einer gewissen Zeit. Nein, weil meine Chefin hat mich dann gemobbt. Sie wollte sowieso nicht mehr. Also sie hat mich das spüren lassen, dass, weil ich weiß, dass die meisten Italiener echt dagegen sind. Und meine Chefin war eine Italienerin, die war da auch strikt dagegen. Und die hat mich das echt spüren lassen. Also Janine, so wie ich dich jetzt kennenlerne und wie du so sprichst, glaube ich, dass du ganz, ganz dringend zu einem Fachmann musst. Ich glaube, dass man das allein durch Gedanken, Einstellungen und so gar nicht mehr hinkriegt. Ich glaube, du musst wirklich zu einem Psychotherapeuten, um mit ihm diese Sache aufzuarbeiten. Man kann das nicht mehr rückgängig machen. Man kann aber im Nachhinein lernen, sich zu verstehen, warum man das damals gemacht hat. Und wenn man das kann, dann kann man sich auch vergeben, dass man es gemacht hat. Ich glaube, im Moment machst du dir so große Vorwürfe und das blockiert dein ganzes Leben. Ich vermute mal, dass du sehr viel traurig bist. Ja. Hast du den Eindruck, dass das sogar schlimmer wird, so von Monat zu Monat? Das ist definitiv. Das ist da jetzt auch so, ich war froh, dass ich an dem Tag arbeiten war. An dem Jahrestag? Genau. Und auch die Zeit danach. Und dadurch, dass ich eben in eine neue Stadt gezogen bin, ich habe noch nicht so viele Freunde, weil ich mich echt zurückgezogen habe. Weißt du, Janine, aber das wird Teil der Therapie dann sein. Und das sage ich dir jetzt auch mal so aus meinem ersten Eindruck. Du hast das ja nicht leichtfertig damals gemacht. Du warst ja damals in einer Bedrängnis oder in einer Notsituation. Bist dann auch noch von deiner Mutter auch noch in diese Richtung gedrängt worden oder unterstützt worden oder geleitet worden, sagen wir es so. Und du warst eine ganz junge Frau und warst mit der Situation komplett überfordert. Ich wäre geneigt, dir einen Vorwurf zu machen, wenn du es einfach so lapidar gesagt hättest damals, ich treibe ab, kein Bock drauf. Aber so war es ja nicht. Du hast mir das ja alles gerade begründet, wie es dazu gekommen ist. Im Nachhinein ist man schlauer, ja. Aber das ist immer so im Leben. Ich finde, dass du damit einen Frieden schließen solltest. Das ist keine Schuld, die du dein ganzes Leben mit dir herumtragen darfst. Damit blockierst du dein Leben. Ich habe eine sehr nette Frau hier im Hintergrund sitzen. Das ist die Sabine. Das ist eine Psychologin, mit der möchte ich, dass du jetzt weitersprichst und die wird ja auch noch weiter genau Rat geben, wo du dich hinwenden solltest demnächst. Okay. Mach es, geh denn, du hast ja hier schon mal angerufen, das war der erste Schritt und der zweite Schritt ist, dass du dir Außenhilfe holst. Das schaffst du nicht allein, ich glaube, du drehst dich da im Kreis. Ja? Würde ich auf jeden Fall tun. Ja, liebe Janine, dann wünsche ich dir viel Kraft und viel Glück und ich bitte dich aufzulegen und du wirst dann noch im Laufe der nächsten 20 Minuten von uns zurückgerufen. Okay, danke schön. Alles Gute von Herzen. Danke schön. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, nochmal der Hinweis auf morgen. Das Thema heißt Blut. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine besondere Beziehung zu Blut haben, sei es durch eine Krankheit, einen Unfall, sei es durch ein Fetisch, durch eine sexuelle Leidenschaft. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die die Blutsverwandtschaft oder die Blutsbindung zu einer Person sehr, sehr hoch schätzen, das gut finden. Oder vielleicht auch mit einem Opfer dieser Einstellung, dass Blutsverwandtschaft etwas Besonderes ist. Wenn ihr darüber auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr unter der bekannten Telefonnummer, gerne während der Sendung auch, oder mailt uns domian@wdr.de. Stichwort Blut. Und jetzt bin ich verbunden mit Jürgen, der ist 49. Guten Morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Jürgen. Um was geht's bei dir? Jürgen, ich brauche einen Rat von dir. Ich bin zwar 49 Jahre, habe zwar eine ganze Menge Menschenkenntnis aufgrund meiner Jahreszahl, aber ich denke mal, da kannst du mir vielleicht weiterhelfen. Es geht um meine Freundin. Mhm. Wir sind 3 Monate zusammen, sind jetzt fast 4 und führen eine Fernbeziehung. Wie fern? Sehr fern, also über knapp 500 Kilometer. Oh ja, das ist fern. Ja, das Problem ist jetzt folgendes. Sie ist noch verheiratet mit einem Menschen mit Migrationshintergrund. Ja. Und hat dort ein Problem mit ihm. Also sie haben 13 Jahre eine Ehe geführt, hatten daraus hervorgehend 2 Kinder. Mhm. Das Problem ist ganz einfach, die beiden wohnen 200 Meter Luftlinie voneinander entfernt. Mhm. Achso, die sind nicht mehr in einer Wohnung zusammen? Nein, seit einem Jahr schon nicht mehr. Mhm. Das Problem ist jetzt ganz einfach bei denen folgendes, das sind die Kinder, die sind sehr Vater auch bezogen und sie möchte die Kinder auch nicht dementsprechend vorenthalten, was ich soweit ja auch gut finde. Mhm. Das Problem ist nur ganz einfach, dieser Mann ist wohl hochgradig cholerisch, und zwar so cholerisch, dass er sie schon mehrfach geschlagen hat, sogar vergewaltigt hat. Mhm. Ich habe sie darauf hin... Moment, ja, sie vergewaltigt hat? 2-3 Mal schon in den letzten 3-4 Monaten. Hat sie ihn angezeigt? Jetzt kommt gleich meine Frage dazu, genau. Ja. Das Problem ist, sie hat mir dann ihr Herz ausgeschüttet. Na gut, man kann natürlich bei so einer kurzen Beziehung, die wir gerade führen, natürlich denkt man sich natürlich, ja gut, ich finde das erstmal gut, dass sie das überhaupt gemacht hat. Das Problem ist nur ganz einfach, sie ist komplett eingeschüchtert und zwar in allen Bereichen. Mhm. Das heißt ganz einfach, sie ist noch nie mal zum Scheidungsanwalt hingegangen, weil sie Angst davor hat. Mhm. Sie ist nicht mal zur Polizei hingegangen. Sie hat auch sich noch nicht mal einer Freundin versucht, mit der kurz zu schließen, weil ich gesagt habe, dann geh doch bitte zu einer Freundin hin oder geh zu einer sozialen Einrichtung, lass dich beraten, geh zur Polizei, zum Rechtsanwalt, wo auch immer. Ja. Nein, geht einfach nicht. Sie versucht das Ganze dann zu verharmlosen, so nach dem Motto, irgendwann wird er ja mal eine neue haben und dann wird sich das eh legen. Mhm. Und mehr auch nicht. So, die Frage ist nun ganz einfach, was soll ich da jetzt machen? Soll ich jetzt in der kurzen Zeit, wo wir jetzt zusammen sind, sie jetzt quasi am Hemdskragen zur Polizei hin zwingen, quasi, über ihren Schatten selber zu gehen? Oder soll ich zu ihm selber hin? Oder was soll man da machen? Nein, das ist nein, die Frage. Nein, du sollst da gar nicht hin. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du mit Argumente und gutem Zureden und vielleicht auch mit Liebe und Rückhalt sie dazu bewegst, zur Polizei zu gehen, zu einer Frauenberatungsstelle zu gehen, und du hast ja die Beispiele gerade selbst genannt. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Alles andere ist, du kannst ja auch anbieten, dass du zusammen mit ihr zur Polizei gehst, wenn sie Angst hat oder unsicher ist, dahin zu gehen. Du kannst ja auch gerne noch, wir können auch dir gleich noch viele Adressen an die Hand geben, wohin sie sich wenden soll. Aber letztendlich den Hauptschritt muss sie, das heißt die Entscheidung, das tun zu wollen, richtig, die muss sie fällen, da kannst du gar nichts machen. Halt dich da bloß raus und geh nicht zu dem cholerischen Kerl. Das ist ja absurd. Was willst du da also, reden? Also gut, also ich könnte ganz, ganz einfach, mir ist jetzt gerade eben auch schon mal von deinem Kollegen die Frage gestellt, was willst du machen? Ich würde durchdrehen, sagt er. Habe ich gesagt, ich drehe nicht durch, ich versuche kühlen Kopf zu behalten. Das Problem ist ganz einfach, ich sehe die Gefahr da drin, weil er mischt die Kinder damit rein. Das heißt, er hat sogar den Haustürschlüssel von den Kindern mal ganz einfach sich genommen und stand bei ihr vor der Tür. Ja, das ist alles schlimm, aber da hast du gar nichts zu suchen in der Konstellation. Was willst du? Ja, wer bist du? Ja. Du bist irgendein Freund, neuer Lover, richtig, von ihr. Und nein. Das muss jetzt in gesetzliche Hände gegeben werden, das Ganze. Wenn der Typ die Frau, richtig, zweimal vergewaltigt hat, wenn er gewalttätig geworden ist und vielleicht sogar noch mehr als du weißt, dann muss der angezeigt werden und dann müssen da Rechtsanwälte ran und Frauenberatung stellen und weiß ich was. Richtig. Das ganze Programm, das haben wir ja alles in Deutschland, das können wir ja nutzen. Richtig. Das musst du ja, ist sie eine Deutsche? Ja, sie ist deutsch und er ist Albaner. Ja, so. Also ich habe sogar, Entschuldigung, dass ich nochmal in dazwischen komme, ich habe auch nur das Gefühl, dass er noch nicht bei ihr losgelassen hat, weil er noch keine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis hat, die er dann bei der Behörde schon gestellt hat. Ah. Sie hat mir zum Beispiel letzte Woche sogar auch schon gesagt... Umso besser, zur Polizei, damit er wegkommt. Eben, genau dasselbe habe ich auch gesagt. Mhm. Ich sage, warum gehst du denn nicht bitte schön zur Polizei, gib das bitte vor und fertig. Mhm. Sie hat sogar für ihn vor kurzem sogar bei den Behörden sogar noch gelogen und hat sogar noch gesagt, dass er sogar noch bei ihr wohnt, aus Angst. Ja, also nochmal, Jürgen, wirke auf sie ein. Versuch ihr die Angst zu nehmen, indem man ihr erklären kann, wohin sie gehen kann, wie man sie schützen kann, wie sie sich schützen kann, wie die Rechtslage. Alles schon aufgelegt. Ja. Alles schon. Ne? Nur das Problem ist eben halt zweierlei. Ich bin eben halt ziemlich weit davon entfernt, zum einen. Mhm. Und zum anderen macht sie komplett am Telefon zu, wir telefonieren ja nur täglich, macht sie komplett am Telefon zu, wenn es dann um dieses Thema geht. Weißt du, Jürgen, wie alt ist die Frau? 37. So. Ja. Die hat zwei Kinder, wie alt sind die? 9 und 11. So. Ist es eine erwachsene Frau, dann ist jeder für sich selbst auch verantwortlich. Wenn sie, ich sag mal, so unklug ist, ich sag mal sehr, sehr, sehr freundlich, oder so dumm ist, oder sich so einschüchtern lässt, ich sag mal die ganzen Varianten, dann ist sie auch selbst schuld, wenn sie nicht nach außen geht und keine Hilfe sich sucht. Sie müsste es schon machen, allein für ihre Kinder. Müsste sie für klare Verhältnisse sorgen. Denn dieses Theater, das wird andauern. Da kann man gar nicht hoffen, dass das irgendwann mal... Richtig. Und wenn der noch keine feste Aufenthaltserlaubnis hat und ein Verbrechen begangen hat, und das hat er begangen, ja, dann ist er raus aus Deutschland. Dann wollen wir ihn hier gar nicht haben. Und dann hat sie ihn vielleicht auch vom Hals. Richtig, genau dasselbe habe ich ihr auch gesagt. Ja. Das Problem ist nur ganz einfach, sie ist nicht dumm, sie ist nur hochgradig eingeschüchtert. Und wenn du mal, ich weiß es nicht, ob du das in deinem Leben hattest, ich hoffe mal nicht, aber wenn du mal richtig derbe Streit mit jemandem hattest und du bist schon gesichtsmäßig, ich sag das jetzt mal milde, so verformt worden, dass du gar nicht mehr weißt, verstehe, wo links und rechts ist, und das als Frau gegenüber einem Mann, ich verstehe, dann ist es natürlich, dann hat das überhaupt nichts mit Dummheit zu tun, sondern nur mit grenzenloser Angst für das andere. Ich verstehe. So, ja, jetzt ist das Problem. Es ist die Sendung vorbei. Was deine Rolle anbelangt, habe ich dir gesagt, was ich finde. Ja. Wir rufen dich jetzt aber gleich nochmal an und geben dir trotzdem auch nochmal unsere Adressen an die Hand, wo sie sich gezielt hinwenden kann. Vielleicht ist da noch was Neues bei, was du noch nicht hast. Ich danke dir recht herzlich. Sehr gerne, Jürgen, und viel Erfolg und viel Glück für die Frau und dir. Ich danke dir. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Morgen heißt unser Thema Blut. Möchte gerne darüber mit euch reden, rundherum. Und wir sind vielleicht wieder ein, zwei Minuten später. Wünsche euch eine gute Nacht. Bye, bye. Bis morgen.